Die Freundlichkeit auf solchen Kreuzfahrtschiffen reicht von unangenehm aufdringlich bis hin zu beängstigend. Die zahlreichen Homeboys kümmern sich nur um sehr wenige Zimmer und sind quasi allgegenwärtig. Außer man braucht sie, weil man sich gerade ausgeschlossen hat. Sie zeigen ihre überschwängliche Freundlichkeit ganz unschniert und folgen dir auch gerne mal ins Zimmer, um so wichtige Sachen wie die Bügelfalte der Bettwäsche zu kontrollieren. Die Homeboys kommen nach dem Aufstehen, auch vor dem Aufstehen oder um Mitternacht. Sie überraschen dich sogar in der Dusche oder zum Mittagsschlaf und hin und wieder kommen sie sogar irgendwann in deiner Abwesenheit und machen etwas Sinnvolles. Unser Homeboy war übertrieben nett. Er stand gerne mal um 7 in der Früh vor der Tür, um zu zeigen, dass er auch da ist, brauchte jedoch meist bis zum Nachmittag, um unser Bett zu machen. Und als ich einmal einen Nachmittagsschlaf danach wagte, kam er sofort zurück und sagte, er muss das Bett nochmal machen. Während meine Verwandten in Taschentüchern und Toilettenpapier untergingen, füllte unser Homeboy selbige nie nach. Dafür bekamen wir jeden Tag haufenweise Schokolade, die sehr schlecht verpackt war, auf die Laken gelegt. Was für eine Sauerei. Ahoi, liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Mentally Challenge Prodigy Monologize herzlich willkommen. Heute das Service auf Kreuzfahrtschiffen. Alles, was bei so einer Kreuzfahrt im Preis nicht inkludiert ist, kostet natürlich extra. Und dort hört sich die Freundlichkeit der Crewmitglieder sehr schnell auf, denn jeder, der zusätzliche Sachen verkauft, bekommt Provision. Nach stundenlangem Warten schleppen wir uns also vollkommen erschöpft und ohne Koffer zum Buffet und versuchen irgendwie Flüssigkeit in unsere Körper zu bekommen, als uns auch schon so ein Provisionsjäger entdeckt und loslegt. Er erklärt uns, dass wir unbedingt einen Getränkegutschein kaufen müssen, der sich nur dann auszahlt, wenn wir jeden Tag 6 Flaschen Wein und 6 Cocktails trinken würden. Mit Argumenten aus der Hölle hat uns also versucht zu erklären, dass dieses Zusatzpaket nur das Richtige für uns wäre und wir uns keine Sorgen mehr über Geld machen würden. Klar, wenn man um so viel mehr zahlt, muss man über Geld nicht mehr nachdenken. Wir haben ihm also erklärt, dass wir keine Urlaubsalkoholiker sind und er wollte trotzdem nicht aufgeben, bis wir ihn verscheucht haben, nur damit er am nächsten Tag wiederkommen kann, um sich zu beschweren, warum habt ihr mir denn Hoffnung gemacht? Die Preise auf so einem Kreuzfahrtschiff lassen vermuten, dass nach einer Apokalypse dieses Schiff das einzige Unternehmen ist, das noch irgendwie Waren verkauft. Das Getränkepaket hätte meine Freundin und mich für 10 Tage läppische $1000 gekostet. Und für ein Internetpaket muss man tatsächlich einen Bankkredit aufnehmen. Abgerechnet wird nach Zeit, da bei diesem Transfer keine Geschwindigkeit zustande kommt und das Ein- und Ausloggen kann schon mal 5 Minuten dauern. Am meisten freut mich jedoch der Spezialgutschein, den wir extra bekommen haben für das Wäschewaschen. Und zwar kosten dort 30 Stück Wäsche läppische $50. Günstig, günstig. Über eine 5-Sternen-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.